einfacher, wenn wir ein bisschen Gepäck nur hinter uns hier lassen. Aber du hast mich danach gefragt, was es heißt, allein zu sein. Mir war klar, dass das die Antwort war auf alle diese Fragen, die danach kamen. Und verblasst ist die Erinnerung. Gestern waren wir doch noch geschlossen, egal was kommt. Aber du hast mich danach gefragt, was es heißt, allein zu sein. Mir war klar, dass das die Antwort war auf alle diese Fragen, die danach kommen. Und verblasst ist bitte atme, du bist ja schon ganz blass. Oh, bitte atme, oh, bitte atme, sonst erlebst du nicht den Tag.